Hinter dem Hallenbad am Berg im Wald ein Friedhof. 1593 sowjetische Soldaten im Alter von 15 bis 65 sind hier beerdigt. Sie waren als Zwangsarbeiter zum Bau der Reichsautobahn abgestellt worden und zum Sterben ins Seuchenlager Herleshausen gebracht. Eine Inschrift klärt auf: Karl Fehr, der Herleshäuser Bürgermeister von 1924 bis 1945 und von 1948 bis 1956, habe gegen den Druck der Nazis sich geweigert, Menschen namenlos verscharren zu lassen. Er bestand auf einer Bestattung mit Totenschein und namentlicher Eintragung ins Sterbebuch auf dem Standesamt der Gemeinde. Es heißt, solch ein Verhalten hätte es kein zweites Mal im Lande gegeben.